Gläubige Frivolität von Balladen von Karl Spittler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gläubige Frivolität. Ein traulich Abschiedsfest gab Delphis Priesterschaft dem edlen Spender Kleisthenes. Die Pythia selbst kredenzt ihm huldreich lächelnd den geschenkten Becher. Dankend verneigte sich der Spötter. Heilige Jungfrau, leih mir aus deinem schönen Mund der Götter Segen. Pythia errötete, dann rollte sie die Augen. Die Götter segnen jenen, der da glaubt. Ich glaube, rief Kleisthenes, und in der Heimat angelangt, ergriff er einen Stock und rührte zukunftsgläubig zu frechem Gas und Most die altehrwürdige Satzung. Die Götter segneten's. Der Röhricht ward Athen. Ende von Gläubige Frivolität. Aufgenommen von Sonja.